بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, liebe Geschwister, heute werden wir zwei Themen ansprechen, die miteinander zu tun haben. Sonst machen wir inshallah ein Thema. Und zwar geht es um die Reinheit. Erstmal das Thema der Wudu des Mannes mit seiner Frau oder allgemein mit seinen Maharim, die ihm sowieso verboten sind zu heiraten, also wie Schwester, Mutter und so weiter. Und dass der Russel der Ehemann mit seiner Ehefrau. Das erste Thema, es gibt einen Hadith von Abdullah ibn Umar, wo er sagt, dass die Männer mit ihren Frauen, die Männer mit den Frauen, zur Zeit vom Propheten zusammen Wudu machten. Und das macht für manche Geschwister, macht das Probleme, die sagen, wir konnten Männer mit Frauen Wudu machen und die dürfen gar nicht ihre Aura sehen. Das ist soweit richtig, weil es gibt, der Sheikh sagt hier, es gibt andere Hadithe, die sagen, sie haben Wudu gemacht aus demselben Behälter. Bedeutet, der Behälter, wo die Männer benutzt haben, haben später auch die Frauen benutzt. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass die Männer mit ihren Frauen gemeinsam Wudu gemacht haben oder mit ihren Tanten oder Mütter oder Töchter, die Frauen, die ihnen erlaubt sind zu sehen. Und das ist beides korrekt so, sagt der Sheikh. Und deswegen ist das erlaubt, inshallah, dass man aus dem gleichen Behälter oder zum Beispiel im gleichen Raum, wenn es jetzt mehrere Waschbecken zu Hause gibt, dass die Frau an einer Seite Wudu macht und der Mann auf der anderen Seite oder die Mutter eine Seite und der Sohn auf der anderen Seite, das ist überhaupt gar kein Problem. Das andere Thema, darf die Frau und der Mann zusammen Russel machen oder duschen oder baden? Und die Sache ist eigentlich klar, der Sheikh sagt, natürlich ist erlaubt, zurückzuführen auf Hadith von Aisha, wo sie sagt, ich und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben uns während wir Junub waren, aus einem und demselben Behälter gebadet, geduscht sozusagen. Also sie und der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben zusammen geduscht und gebadet und beide waren Junub. Das heißt, die Frau darf mit ihrem Ehemann zusammen Russel machen, sie darf mit ihm zusammen duschen, sie darf zusammen mit ihm baden. Das ist alles erlaubt, das was der Sheikh hier an Beweisen bringt. Das waren diese zwei Themen für heute. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.